Die Achaner von Aristophanes, übersetzt von Ludwig Seger, Personen, die Kaiopolis, Herold, Amphitheos, Gesandter, Pseudatabas, Theoros, der Chor, alte Kohlenbrenner aus Achane, des Dikaiopolis Frau, seine Tochter, Kephisophon, Euripides, Lamachos, ein Megara, seine zwei Töchterchen, ein Sykophant, ein Böotier, Nikachos, ein Sykophant, des Lamachos Sklave, ein Bauer, ein Bräutigamsführer, Boten, stumme Personen. Erste Szene, öffentlicher Platz, die Pnyx, leere Bänke, die Kaiopolis, allein, später ein Herold, Amphitheos, Gesandte, Pseudatabas, Theoros, der Chor, die Kaiopolis. Was nagt mir all Verdrießliches am Herzen, wie wenig Freuden zähl ich, kein halb Dutzend, doch Ärger, Sternmillionenmal so viel. Lass sehen, wo hatt ich mal ein Hauptvergnügen? Ja, damals, als der Kleon seine 5 Talente wieder von sich würgen mußte, da lachte mir das Herz, die wackern Ritter, ich muß sie loben, echte Hellassöhne. Dann aber ging mir's tragisch im Theater. Ich sitze da mit offenem Maul, erwarte ein Stück von Aeschylus, da heißt's Theognis. Ihr könnt euch denken, wie mein Herz erbebte. Doch lustig war's, Dexitheos zu hören, der die Böoter-Hymne sang ums Kalb. Dann hab ich fast den Hals mir krumm geguckt, als Scheiris jüngst gebückt sein Schlachtlied quiekte. Nie aber, seit ich selbst mich schneuze, tat vom Staub so weh mein Auge mir wie heut am Morgen, wo das souveräne Volk Versammlung hat, so leer den Platz zu sehen. Dort auf dem Markt, da plaudern sie und schlendern sie endlich spät genug heran, dann sollt ihr sehen, wie sie sich drängen, stoßen um die erste Bank und übereinander purzeln, das wogt und wühlt, doch um den lieben Frieden, da reißt sich niemand. O du arme Stadt! Ich in der Volksversammlung stets der Erste, ich nehme Platz. In meiner Einsamkeit, dann seufz ich, gähne, strecke, lüfte mich, sinniere, schreibe, kratz im Haare mich, schau ins Feld hinaus und bet um Frieden, fluche der Stadt und denke, wär ich nur daheim auf meinem Dorf. Dort hör ich niemals, kauft Kohlen, Essig, Öl, da wächst in Fülle das alles, hol der Henker das Geplärr. Nun, weil ich einmal hier bin, will ich auch, verlasst euch drauf, eins poltern, schreien, die Redner aushunzen, die nicht für den Frieden sprechen. Ha, die Prytanen endlich, Mittag ist's, und seht ihr, hab ich's nicht vorausgesagt, wie sie sich um die ersten Plätze balgen. Das Volk versammelt sich, die Prytanen haben ihre Plätze eingenommen, ein Herold tritt auf. Herold, nur vorwärts, Bürger, weiter vorwärts, herein, in den geweihten Kreis herein. Amphitheos tritt ein, Amphitheos, zu einem der Umstehenden, hat einer schon gesprochen. Herold, wer will reden? Amphitheos, ich, einer der Prytanen. Wer? Amphitheos. Amphitheos. Prytane: Sonach kein Mensch. Amphitheos: Nein, ein Unsterblicher, Amphitheos, Demeters Sohn von Triptolemos, der zeugte den Keleos, den Vater meiner Ahnfrau. Ihr Sohn Lykinos war's, der mich gezeugt. Ich, der Unsterbliche, bin von den Göttern ermächtigt, ich nur Friede abzuschließen mit Sparta. Bürger, ich Unsterblicher, ich hab kein Reisgeld. Die Prytanen, ein Prytane, wache! Amphitheos, Triptolemos, Keleos, so verlasst ihr mich. Die Kaiopolis, vortretend. Ihr Herrn Prytanen, respektiert das Volk. Wie ihn verhaften, der dem Schildgerassel ein End und Frieden für uns machen will? Amphitheos verliert sich unterm Volk. Prytane, setz dich und schweig. Die Kaiopolis, nein, beim Apollon, nein, ich schweige nicht, bis ihr zum Frieden stimmt. Herold, die Gesandten zurück vom König. Die Kaiopolis, von welchem König? Ist mir doch zuwider das Großtun mit Gesandten, Pfauen, Affen. Die Gesandten treten ein. Herold, still! Die Kaiopolis, Potz, Ekbatana, was für ein Staat! Ein Gesandter, ihr habt zum großen König uns gesandt mit einem Taggeld von 2 Drachmen unter dem Archon Eutymen. Die Kaiopolis, ha, ha, die Drachmen. Gesandter, entlang die Ebenen des Kaistros fuhren wir kreuz und quer in Reisewagen liegend auf weichen Polstern, nachts in Zelten. Ach, es war zum Verzweifeln. Die Kaiopolis. Nun, da hat ich's besser. Auf einem Strohbund lag ich an der Brustwehr. Gesandter. Und die Bewirtung? Trinken mussten wir gern oder nicht aus goldenen Humpen und kristallnen Bechern, süßen puren Wein, kein Tropfen Wasser. Die Kaiopolis, ehrenfeste Bürger, merkt ihr, wie die Gesandten eurer spotten? Gesandter, denn den Barbaren gilt als Mann nur der, der eine gute Klinge schlägt beim Schmaus. Die Kaiopolis, bei uns Schandbuben nur und Hurenjäger. Gesandter, im 4. Jahr erreichten wir das Schloss, doch Hof und König war zu Stuhl gegangen und hielt 8 Monden auf den goldenen Bergen schon Sitzung. Die Kaiopolis, und zum Schluss, wie lange braucht er? Gesandter, nur einen, dann verfügt er sich nach Haus, zog uns zur Tafel, setzt uns ganze Ochsen gebraten vor. Die Kaiopolis, da hör ein Mensch, wie der aufschneidet, ein gebratener ganzer Ochse. Gesandter, jawohl, bei Zeus. Ein Vogel kam einmal 3-mal so dick als Kleonymos, heißt Windspecht. Die Kaiopolis, daher der Wind, den du für unsere Drachmen uns machst. Gesandter, da bringen wir Pseudartabas, des Königs Auge mit. Die Kaiopolis, der Geier hacke dir aus das Deine, du Botschafterschelm. Herold, des Königs Auge, Pseudartabas, wird eingeführt mit Gefolge, Eunuchen und so weiter. die Kaiopolis. Steh mir bei, Herakles, du guckst ja, Mensch, wie aus dem Ruderloch. Geht's um ein Kap, dass du so um dich glotzest? Bei Gott, da hängt der Ruderriemen runter. Gesandter, wohlan, eröffne den Athenern, was der König dir befahl. Pseud-Artabas. Pseud-Artabas. Ja, Taman, Exaxanpisona, Satra. Gesandter, habt ihr verstanden, was er sagt? Dikaiopolis, kein Wort. Gesandter, er sagt, der König schickt euch Gold die Fülle. Zu Pseud-Artabas. Noch einmal sag es laut und deutlich. Gold. Pseud-Artabas. Nix kriegen Gold, Hundsvetter Jonau. Dikaiopolis. Verständlich, ungemein. Herold. Was sagt er denn? Dikaiopolis. Was? Esel seien die Hundsvettchen Jonier, wenn sie von den Barbaren Geld erwarten. Gesandter. Gold, sagt er, für die Griechen seine Vettern. Dikaiopolis. Das wär, o ja, du bist ein sauberer Vetter. Weg, auf den Zahn will ich einmal ihm fühlen. Du, sieh mir ins Gesicht und lüge nicht, sonst färb ich dir das Leder, sah dich rot. Bekommen wir vom großen König Gold? Pseud-Artabas schüttelt den Kopf. So haben die Gesandten uns betrogen? Pseud-Artabas nickt. Die Leute nicken mir so gut hellenisch. Wer weiß, am Ende sind sie hier zu Haus. Und die Verschnittenen da, den einen kenn ich. Das ist ja Kleisthenes, Sibyrtias Sohn. Verleugne dich, du mit dem heißen Hintern, du Affenfratze mit dem mächt'gen Bart, du kommst, um den Verschnittenen hier zu spielen? Und du, wer bist du? He, nicht etwas Straton? Herold, schweig still und setz dich, des großen Königs Auge lädt der Rat ins Prytaneion. Gesandter, Pseud-Artabas und Gefolge ab. Dikaiopolis, ist das nicht zum Hängen? So geht's hier zu? Was sitz ich denn noch hier? Für solche Gäste ist immer offene Tafel. Doch Unerhörtes will ich jetzt vollbringen. Wo ist Amphitheos? Amphitheos, vortretend. Was steht zu Dienst? Dikaiopolis. Da, nimm, hier sind 8 Drachmen. Geh und mache mir Frieden gleich mit Sparta, aber nur für mich allein, mein Weib und meine Kinder. Gegen das Publikum. Ambassadiert indes, Maulaffenvolk. Amphitheos ab. Herold. Theoros von Sitalkes Hof zurück. Theoros tritt vor. Theoros. Hier, Dikaiopolis. Wieder so ein Prahlhans, aufmarschiert. Theoros. Von Thrakien wären wir schon längst zurück. Dikaiopolis. Hielt uns das hübsche Taggeld nicht zurück. Theoros, wär nicht ganz Thrakien zugeschneit gewesen und zugefroren, grad zur selben Zeit, als hier Theognis seine Stücke gab. Was war zu tun? Wir tranken mit Sitalkes, und in der Tat, er ist ein Freund Athens wie keiner mehr. Er ist geradezu verliebt in euch und schreibt an alle Wände die göttlichen Athener. Und sein Sohn, dem wir das Bürgerrecht geschenkt, er brennt mit euch am Schelmenfest eine Wurst zu essen und liegt dem Vater stündlich in den Ohren, ein Heer zu senden, daß das volk Athens ausrufen soll: Heuschrecken, welch ein Schwarm! Dikaiopolis: Ich will gehängt sein, glaub ich nur ein Wort von allem, die Heuschrecken abgerechnet. Theoros: Hier schickt er euch von Thrakiens Völkern allen das Tapferste. Dikaiopolis: Der Himmel hält sich auf. Herold: Hieher, ihr Thraker, die Theoros bringt. Die Odomanten treten auf. Dikaiopolis: Was für Gesindel das? Herold: Die Odomanten. Dikaiopolis: Die Odomanten? Du, sag an, wer hat die Odomanten so verstutzt davon? Theoros: Gebt ihnen nur 2 Drachmen Lohn des Tags, sie stecken ganz Böotien in die Tasche. Dikaiopolis: 2 Drachmen so einem Stumpfschwanz da? Was sagte wohl unser armes Schiffsvolk, das die Stadt so oft gerettet? Wetter, was ist das? Mein Knoblauch weggemaust von dem Gesindel? Den Knoblauch her! Theoros: Mit Helden spaße nicht, du Lump, die hitzig sind vom Knoblauchfutter. Dikaiopolis: Da seht ihr ruhig zu, Prytanen, wie in meiner Heimat mich Barbaren plündern? Gut, aber heut wird nichts beschlossen über den Sold der Thraker. Seht ihr, Zeus verbietet's, ein Regentropfen fiel mir auf die Nase. Herold: Auf Befehl der Prytanen. Die Thraker kommen übermorgen wieder hieher. Die Volksversammlung ist entlassen. Alle ab. Dikaiopolis: Da hab ich's nun, mein Leibgericht gestohlen. Amphitheos tritt auf. Ha, sieh, Amphitheos zurück aus Sparta. Willkommen, Freund. Amphitheos mit 3 Krügen. Noch nicht. Lass mich erst atmen, denn das Achanervolk ist hinter mir her. Dikaiopolis: Was gibt's? Amphitheos: Da lauf ich her, den Friedenswein dir abzuliefern. Wittert ihn ein Trupp Achaner, alte, bärtge Kohlenbrenner, derbknorrige Bengel, Kerls, die mitgewesen beim Marathon, die schreien: Frieden bringst du, Schurke, mit dem Feind, der unsere Reben zerstört? Und steckten Steine in die Mäntel. Ich lief davon und brüllend sieh mir nach. Dikaiopolis: Ei, lass sie schreien, du hast mir doch den Frieden. Amphitheos: Sieh her, 3 Sorten zum Versuchen. Hier ist einer von 5 Jahren. Kost einmal. Dikaiopolis ausspuckend: Pfui! Amphitheos: Nun? Dikaiopolis: Von dem da will ich nichts, der schmeckt nach Pech und neuen Schiffen. Amphitheos: Nun, so koste hier diesen von 10 Jahren. Dikaiopolis: Essig sauer, ein rechter Botenwein zu trinken beim Aufmahnen, wenn die Alliierten zögern. Amphitheos: Nun denn, da ist ein 30-Jähriger gut zu Wasser und zu Land. Dikaiopolis: Heil Dionysos, der schmeckt wie Nektar und Ambrosia. Da heißt's nicht mehr 3 Tage Proviant. Der kommandiert, jetzt geht, wohin ihr wollt. Den nehm ich, ja, der ist nach meinem Gaumen. Prosit, Achaner, endlich kann ich doch von keinem Feind gestört auf meinem Gut daheim mein Dionysosfest begehen. Amphitheos: Sie kommen, die Achaner, husch davon. beide ab. Der Chor tritt auf, die Achaner mit Steinen in den Mänteln. Chorführer, folgt mir alle, Bürger, hieher, fragt die Leute nach dem Kerl, ob er keinem aufgestoßen, jeder tue seine Pflicht, denn es gilt das Heil des Landes. Sagt ihr Leute, wisst ihr nicht, wo der Schurke sich verborgen, der den Frieden mitgebracht? Erster Halbchor, ausgerissen, durchgewischt, über alle Berge. Zweiter Halbchor, weh, dass ich alt bin und schwach, wär ich jung noch wie einst, da trug ich den Kohlensack, vogelleicht, trotz Verüll. Ha, der Bursch wäre mir mit dem Friedensinstrument nicht behend wie ein Aal entschlüpft. Aber so, da meine Schenkel, meine Knie starr und steif und ein alter Lakatides, ich mich kaum mehr rühren kann, wischt er durch. Erster Halbchor, was tut's? Wir müssen doch ihm nach, so alt wir sind, soll er doch nicht prahlen, dass ihn die Achaner nicht erwischt. Vater Zeus, ihr Götter all, hört es, Frieden hat gemacht dieser Schuft mit dem Feind, wieder den unser Land wüst gelegt, wieder den unser Herz um Rache schreit. Ja, mit Friemen zwick ich ihn, bohr ihm tief meinen Zorn, blutig tief ins Gekröß, dass er nie wieder mir meine Reben überfällt. Chorführer, auf, verfolgt ihn, bis ihr eure Steine an den Mann gebracht, setzet über Zäun und Mauern, lauft ihm nach durch Heck und Dorn, hetzt ihn weidlich, auf den Kopf ihm hageln, soll es Stein auf Stein.